WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt Ekel. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sich vor sich selber ekeln. Dann gerne mit Leuten, die etwas extrem Ekelhaftes erlebt haben oder die etwas tun, was andere Menschen ekelhaft finden. Und meine Frage so ganz generell an euch alle, was findet ihr ekelhaft? Eigentlich findet jeder Mensch irgendetwas ekelhaft. Das kann etwas ganz Normales sein, was man ekelhaft findet, was jeder ekelhaft findet. Aber es gibt auch sehr skurrile Sachen. Eine gute Bekannte von mir ekelt sich vor Knöpfen. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Sie findet sie nicht nur irgendwie unangenehm, sondern die kann das schon nicht sehen, wenn ich an meinem Hemd, wie ich das jetzt hier gerade mache, an den Knöpfen herumfummel oder die anfasse oder einen Knopf aufknöpfen will, das Hemd aufknöpfen will. Also, was ekelt euch? Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht, Carmen 25. Grüße dich, Carmen. Hallo Domian. Du rufst an zum Thema Ekel. Genau. Warum? Und zwar ist es bei mir so, dass ich einen sehr großen Ekel habe vor Erbrochenem, vom Erbrechen und Menschen, die um mich herum erbrechen. Und das also sehr, sehr stark, sodass das für mich auch im Laufe der Jahre zu einer richtigen Phobie und auch Panikstörung entwickelt hat. Mhm. Beschreib mal, was die Panikstörung oder die Phobie ausmacht. Also es ist so, dass ich vor, ja, so als ich ungefähr in der 4. Klasse war, also das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, einmal eine richtig üble Magen-Darm-Infektion hatte. Mhm. Und da mich die ganze Nacht übergeben habe, bis wirklich eigentlich nichts mehr in meinem Magen drin war, aber ich trotzdem noch würgen musste. Mhm. Und seitdem habe ich da halt diese Phobie vor und ich kann also absolut nicht den Geruch riechen oder wenn ich jemanden würgen höre, dann... Ich unterbreche mal, wenn du den Geruch wahrnimmst ein bisschen oder wenn du jemanden würgen hörst, was genau geht dann in dir ab? Was passiert da in dir? Ja, also mein Körper und mein Gehirn blockieren total. Ich halte mir sofort die Ohren zu. Ist es so ekelhaft, dass du auch würgen musst? Das ist ja oft so bei Ekel. Ja, nee, also würgen muss ich komischerweise nicht. Ich glaube, ich bremse mich da, weil ich ja selber auch immer Angst habe, dass ich mich übergeben muss dann. Mhm. Also würgen muss ich nicht, aber es ist einfach so eine richtige Panik und ich will einfach nur noch sofort meine Ohren zuhalten und wenn das nicht reicht, dann versuche ich dann auch dabei zu reden, damit ich mit meinem eigenen Ton quasi die Geräusche von außen übertönen kann und suche eigentlich nur das Weite. Das blockiert mich halt total. Das ist einfach eine Panik. Also es ist einfach ganz, ganz schwer zu erklären. Mhm. Aber dieses Panikgefühl hast du nur ausschließlich bezogen auf den großen Bereich Erbrechen und die entsprechenden Geräusche und Gerüche. Also das hat sich, wie gesagt, im Laufe der Zeit etwas entwickelt. Mhm. Und zwar habe ich vor circa 6-7 Jahren nebenbei, eigentlich unabhängig von diesem Thema, eine Art Panikstörung entwickelt, indem ich erstmal gemerkt habe, dass ich immer wieder Gleichgewichtsprobleme habe oder dass mir schwindelig wird oder ich an offenen, großen, mit vielen Menschen gefüllten Orten nicht mehr klar denken kann. Mhm. Und dann auch so eine Panik empfinde. Und das hat sich dann später nach einer Zeit verbunden mit dieser Angst vorm Erbrechen. Und zwar, dass ich selber immer Panik hatte, dass mir irgendwo schlecht wird. Mhm. Zum Beispiel im Kino oder im Theater, wo alle Menschen so in Reihe und Glied sitzen und man eigentlich nicht auffällt. Und einfach dann mega Panik hatte, dass mir schlecht wird. Und durch diese Panik, also durch diese Angst vor der Angst, mir dann auch natürlich schlecht geworden ist, weil der Körper das dann automatisch mitmacht. Mhm. Und wann hast du das letzte Mal erbrochen? In der 4. Klasse, als ich die Magen-Darm-Infektion hatte. Seitdem nicht mehr? Nein, seitdem nicht mehr. Aber da ist die Panik, die Angst, sich irgendwo vielleicht nochmal eine Magen-Darm-Infektion zu holen. Genau. Und selbst dann betroffen zu sein. Das heißt, der ideale Beruf für Krankenschwester oder Ärztin wäre nicht so für dich? Nee, gar nicht. Also da bin ich gar nicht. Also ich kann auch niemandem helfen, dem schlecht ist. Also ich versuche dann wirklich, wen anders zur Hilfe zu holen und mich selber zu entfernen, weil ich demjenigen auch wirklich keine Hilfe wäre. Mhm. Hast du ein Haustier? Nein, habe ich nicht. Wie ist das bei Tieren? Also ich habe eigentlich keinen Ekel vor Tieren, aber da denke ich auch immer dran. Also wenn ich einen Hund oder eine Katze hätte und die würden sich dann übergeben, da hätte ich, glaube ich, auch ein großes Problem mit. Also ich meine, fast alle Leute finden das, ich finde das auch ekelhaft. Ja, natürlich. Klar. Aber bei dir ist das ja, ist das noch eine Nummer krasser, weil das verbunden ist mit dieser Panik und ganz genau. Ist es, glaube ich, noch eine tiefer liegende Angst, die du damit verbindest. Wir, ich sag mal so, die das normal ekelhaft finden, finden das ekelhaft und gehen weiter und dann ist gut. Genau, und bei mir hat sich das halt irgendwann so entwickelt, dass ich, also wie schon eben gesagt, so bestimmte Situationen wie Kino, Theater, Disco und alles Mögliche irgendwann einfach nur noch gemieden habe. Und das war also im Alltag dann auch wirklich sehr schwer umzusetzen. Also ich bin nicht mehr in den Bus gestiegen, ich bin nicht mehr in den Zug gestiegen. Du dürftest zum Beispiel, du dürftest nie zum Oktoberfest fahren, nie zum Karneval nach Köln kommen. Ganz genau. Da wird an jeder Ecke geht's zur Sache. Richtig. Ganz genau. Und also ich habe mich dann auch jahrelang nicht mal an die Kasse, in die Schlange gestellt, wenn die zu lang war und viele Sachen einfach komplett gemieden. Ich konnte nicht mehr Auto fahren. In der Stadt war das kein Problem, aber soweit ich auf die Autobahn oder so gefahren bin, irgendwann war es auch so weit, dass ich nicht mal als Beifahrer mitfahren konnte, sodass ich wirklich komplett eingeschlossen war. Du sprichst jetzt so in der Vergangenheit. Hat sich das denn etwas gebessert bis heute? Es hat sich in der Tat ein bisschen gebessert. Und zwar nehme ich seit circa einem halben Jahr ein Medikament, also ein Antidepressivum, das in einer geringen Dosis gegen Depressionen eingesetzt wird, aber in der höheren Dosis gegen eben so eine Panikstörung. Ah. Und das soll einfach dazu beitragen, dass man sich einfach generell ein bisschen mutiger wird. Also das nimmt auf keinen Fall die Angst, aber man fühlt sich einfach etwas stärker. Verstehe. Also aus dieser Situation rauszukommen. Ja, ein kleiner Fortschritt ist das genau. Dann schon. Genau. Und man soll halt eben gezielte Situationen aufnehmen, um diese Angst vor der Angst zu besiegen. Und das klappt jetzt immer etwas besser. Du bist jetzt auch in Behandlung bei einem Arzt oder einem Therapeuten? Nein, leider nicht. Also Therapieplätze sind im Moment leider alle überfüllt. Mhm. Mein Hausarzt weiß eben Bescheid und der hat mir dieses Medikament auch gegeben. Der ist auch gleichzeitig Psychotherapeut. Okay, dann bist du da ja schon mal in guten Händen. Genau, ganz genau. Carmen, danke, dass du uns das erzählt hast. Das war jetzt ich will es mal, ohne es jetzt werten zu wollen, einen pathologischen Ekel nennen, von dem du gesprochen hast. Das ist die Höchstform des Ekels. Ja. Ich bin mal gespannt, was die anderen Anrufer so an vielleicht eher normalem Ekel noch zu erzählen haben. Ja. Du hast einen netten Hausarzt, hast du gerade gesagt, aber möchtest du trotzdem noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Ja, kann ich gerne machen. Gerne. Der heißt auch Jürgen. Heute Nacht. Ach so, okay. Gut, dann legst du auf und der Jürgen ruft dich gleich zurück. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Vielen Dank dir auch. Ja, danke schön. Tschüss, Carmen. Ciao. 0800 220 50 50. Unser Thema heißt Ekel. Vor was ekelt ihr euch wirklich sehr, sehr stark? Vielleicht ekelt ihr euch vor euch selbst. Vielleicht übt ihr einen Beruf oder eine Tätigkeit aus, die andere Leute ganz ekelhaft finden. Und ihr sagt aber, nee, das ist mein Job. Ich finde es auch gerade nicht so sehr ästhetisch alles, aber es ist mein Job und das ist okay. Wenn ihr mit mir über das Thema sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Hier ist Jan. Jan ist 55. Guten Morgen, Jan. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Jan. Zum Thema Ekel, warum hast du dich gemeldet? Ja, also ich finde etwas eklig und ich mache etwas Ekliges, was andere ekelhaft finden. Dann fangen wir mit dem ersten Mal an. Du findest etwas eklig. Was findest du eklig? Ja, ich finde es eklig, wenn ich durch die Straße laufe oder über Bahnsteige laufe und überall liegt Spucke rum. Mhm. Ist so eine... Gegenzug aber... Eine Unart, dass vor allen Dingen junge Männer machen das, die es einfach so ausrotzen. Ja. Ja. Im Gegenzug aber finde ich es, wie sagt man dazu, es erregt mich, wenn ich Mädchen sehe, die auf Bahnsteigen sitzen, rauchen und auf den Boden spucken. Och, das erregt was? Dich. Erregt dich sogar körperlich. Ja. Also ist das eine sexuelle Reaktion? Ja, genau. Weil ich seit Jahren schon darauf stehe, mich vollspucken zu lassen. Ach, somit sind wir beim zweiten Punkt. Du tust etwas, was andere ekelhaft finden. Ja, genau. Du lässt dich bespucken? Ja. Entschuldige, wenn ich lache. Von wem lässt du dich bespucken? Das hat schon in frühester Kindheit angefangen. Ja. Das Gefühl hatte, dass mir sowas gefällt. Mit 17 habe ich das dann richtig gemerkt, weil wir da war ich in so einer Metallwerkstatt, da haben wir Plötzchen gemacht und da haben wir was gemacht und da hätte ich am liebsten zu einem Kollegen gesagt, spuck mich mal an. Ach so, das ist für dich egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist? Nein. Das kam mit den Jahren dann. Ach so. Dass ich dann gemerkt habe, dass ich von einer Frau möchte. Achso, aber der erste Reiz war, dass sich überhaupt jemand anspuckte, fandest du schon mal ziemlich gut, egal ob das ein Mann oder eine Frau war. Ja. So fing es an. Ja. So, und wer spuckt dich denn heute an? Wer macht denn sowas? Leider gar keiner im Moment. Wer hat dich denn schon angespuckt? Ich bin seit Jahren so, ich hatte zwei Freundinnen, die haben das gemacht. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie geht das? Wo macht man das? Wie genau macht man das? Wie man das macht, ganz einfach. Die erste Freundin, die ich hatte, die war der Meinung, die Männer wollen sowieso nur das eine. Und da habe ich gesagt, ich aber nicht. So, und sie war behindert. Also ich habe sie irgendwo in einem Heim kennengelernt. Sie war behindert. Und wir haben es irgendwie zusammengetan. War auch ein bisschen Liebe dabei. Oder wie, das geht mit der Spuckerei ganz einfach. Beim Knutschen kriegst du ja automatisch den Speichel, kommst du mit dir in Berührung, ne? Also wird am Anfang ein bisschen geknutscht? Ja. Und dann spuckt die dir danach ins Gesicht? Dass du den Speichel davon kriegst und das ist dann toll und dann spuckt mir richtig im Mund, ne? Und du willst ins Gesicht gespuckt werden? Auch, ja. Mund und Gesicht. Mund und Gesicht, also Körper nicht so. Man könnte ja auch, ich meine, wir können es ja offen aussprechen, man könnte ja auch auf dein Geschlechtsteil spucken. Ja. Ja, ja das auch. Das hat die zweite Freundin bei mir gemacht. Ah, und das war auch gut. Das war wunderbar. Dann liegst du da nackig im Bett, die Freundin sitzt neben dir und spuckt auf deinen... Nee, das ist das Kuriose. Ich hatte zwei Freundinnen... Die hatten beide panische Angst vom Geschlechtsverkehr, weil sie, die eine, die war seelisch behindert, die hatte, für die wäre ein Kind nicht so gut gewesen, wenn ein Kind bei rausgekommen wäre. Und die hatte auch Angst vor Verhütungen, ne? Also brauche ich auch nicht mehr anzukommen. Und die zweite Freundin, die ich immer noch sehr liebe, aber die war im Moment, sind wir leider total auseinander, seit Jahren, für die wäre ein Kind tödlich gewesen und deswegen wollte sie auch keinen Geschlechtsverkehr. Ach weil so. sie hatte irgendeinen Herzfehler und... Okay, das heißt, deine Sexualität beschränkt sich wirklich auf die Spuckerei. Genau. Es gibt keinen Geschlechtsakt. Nein. Weil wie gesagt, ich hatte zwei Mädchen, die hatten panische Angst davor. Und ja, habe ich verstanden. Ich will das richtig mir vorstellen. Eine Frau bespuckt dich ins Gesicht oder auf dein Geschlechtsteil. So, wie aber kommst du zum Orgasmus? Entweder mache ich es im stillen Kämmerlein, oder sie muss schon dabei sein, ne? Je nachdem. Oder sie soll dabei sein. Wenn sie dabei sein möchte, dann kann sie auch dabei sein. Aber du machst es dir selbst? Ja, genau. Nachdem sie dich angespuckt hat? Ja. Ist schon oder sehr... währenddessen. Oder währenddessen. Ja, das ist schon sehr speziell, das habe ich so auch noch nie gehört. Ja. Das finden viele Leute hier sehr ekelhaft, kann ich dir sagen. Ja, und ich finde es aber im Gegenzug, egal was ich ständig zu hören kriege, wenn ich danach suche, ne? Da können die voll pissen und voll cutten, ne? Aber weißt du, was ich ganz komisch finde, ist, dass du dann so auch einen Ekel empfindest, wenn du durch die Stadt gehst und so Spuckreste auf der Straße siehst. Ja, das, weil ich davon ausgehe, das kann nur von Männern sein, die betrunken waren oder so, ne? Ach so, wenn du aber wüsstest, dass diese Spuckreste von Frauen wären, die jung und hübsch und wunderbar frisiert werden, dann fändest du es gut. Das könnte sein, ja. Ah. Und was für eine Erfahrung ich auch gemacht habe, du findest, also ich finde kaum eine Frau oder ein junges Mädchen, sagen wir mal so, also volljährig muss sie sein, ne? Aber sie sollte schon nicht älter wie höchstens 30 sein. Denn dann kriegen wir nicht mehr so viel Spucke, wie ich gern hätte. Ist das wirklich wahr? Haben Frauen mit 40, das ist ja, Moment, da muss ich drüber nachdenken. Frauen mit 40 haben weniger Spucke als Frauen mit 25? Ja, 18, 20. Ach. Und ab 20 wird das dann immer weniger. Ist das belegt oder ist das deine persönliche Erfahrung? Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich glaube, das ist objektiv Quatsch. Und was auch meine persönliche Erfahrung ist, du kriegst nur welche, die das machen, die noch Jungfrauen sind. Ja, aber jetzt nochmal, du stehst da drauf. Es ist dein Fetisch, ist das. Ja, genau. Ich bin letzte Woche bin ich schon durchgekommen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hätte das sogar auch zur letzten Woche gepasst. Aber egal. Wie versuchst du denn, diesen Fetisch zu leben? Tja, wie mache ich das? Also ich suche über, es gibt ja Fernsehchats, ne? Da will ich, da schreibe ich eine SMS rein. Mhm. Dann gibt es ja auch im Internet, im Moment habe ich allerdings kein Internet, meine Computer stimmt nicht, da gibt es ja die Seite YouTube, da gucke ich mir das dann an. Aber gibt es denn auch so eine kleine Community, gibt es Foren, wo man sich trifft, wo Leute sich treffen? Nein, leider nicht, weil ich ja in einem ganz kleinen Kaff wohne, ich wohne ländlich. Und ich muss auch aufpassen, wen ich hier anspreche. Das geht nämlich hier rum wie ein Laufer, dann hätte ich das nächste Dorf 6 Dörfer. Wollen wir hoffen, dass das Dorf heute Nacht schläft und uns jetzt nicht zuhört? Ja? Ich sag, wir wollen hoffen, dass dein Dorf schläft und uns nicht zuhört. Ja, leider geht's hier rum wie ein Laufer, ne? Aber vielleicht schon für andere, die mir mal kritisch befriedigen wollen. Aber das bedeutet ja, dass du diesen, dass es offensichtlich kaum Menschen gibt, die darauf stehen, so wie du. Ja, ja. Und dass du selten zu deinem Spaß kommst. Ja, leider. Wann war es, wie lange ist es jetzt her, dass du mal sowas richtig Tolles erlebt hast, in Sachen angespuckt werden? Also mit meiner Freundin, wann bin ich da weg? 88? Ja, seit 88 habe ich nichts mehr richtig bekommen, ne? Das ist ja krass. Das ist ja frustrierend. Und dann habe ich es mal hier auf der Bahnsteig bekommen, das war vor 2 oder 3 Jahren. Da habe ich schon einfach Mädchen angesprochen. Allerdings muss dann auch aufpassen, wenn du so schmächtig gebaut bist wie ich, dass nicht irgendein Typ kommt und haut dir vors Maul, ne? So ungefähr. Wie, du hast auf dem Bahnsteig ein Mädchen angesprochen, eine Frau angesprochen? Ja, ja. Hast du Bock, mich anzuspucken? Oder wie? Ich war gerade 20 oder so, die war da am Rumspucken, ne? Ja. Und ich gucke da die ganze Zeit hin, da hat sie gesagt, ist irgendwas? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist geil, was du da machst. Und da hat sie gemeint dann, ja, da kommt gerade her, ich spucke dir gerade ins Gesicht, ja, sag ich gerne. Und so kam es dann auch? Ja, ja. Aber das dann war... Dann hatte ich auch Mädchen auf dem Bahnsteig, die haben es für 20 Euro gemacht, ne? Weil ich dann hin bin, habe gesagt, lecker kriege ich auch was davon, ne? Hab ich das nicht verstanden? Du hast jemandem 20 Euro gegeben, um dich anzuspucken. Die hat mich gefragt, ja, ja. Ich habe gesagt, ich habe die Spucke gesehen und da bin ich dahin, habe ich gesagt, lecker, kriege ich auch was davon. Ja, sagst du, was kriege ich denn dafür? Was willst du denn haben? Ja, 10 Euro, also, 20 Euro. Das war's von mir aus, gerne. Also ich glaube, Jan, so kannst du gut ins Geschäft kommen. Es wird viele Frauen geben, die dich für 10, 20 Euro mal ein bisschen anspucken. Ja, schön wäre es, wenn das so einfach wäre. Ja. Ich habe gestern mit einer rumgesimpft, die wollte direkt Geschlechtsverkehr, ne? Und da habe ich gesagt, nee, deswegen muss ich mich nicht durch allerlei Betten... Geschlechtsverkehr mit mir nicht, hast du da gesagt. Ja, weil sowas geht bei mir nur mit Liebe, ne? Also. Okay, Jan, das ist wirklich ekelhaft, was du da erzählst. Gebe ich dir recht, das passt sehr gut in unsere Sendung. Vielen Dank für deine Offenheit, dass du von dir erzählt hast. Ja, nichts zu danken. Und in der Hoffnung, dass du eine Gleichgesinnte bald mal findest und ihr dann euren gemeinsamen Fetisch ausleben könnt. Ja, sehr schön. Alles Gute. Ja, danke. Ebenso. Tschüss, tschüss Jan. Ciao. Ja, tschüss. Hui, das ist aber wirklich eklig. Hier ist Michael. Michael ist 45. Guten Morgen, Michael. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Michael. Warum hast du zum Thema Ekel angerufen? Ist die Leitung okay? Ich verstehe dich sehr gut, ja? Prima. Ja, ich habe angerufen, als ich das Thema Ekel gesehen habe, weil ich halt jetzt seit 5-6 Jahren etwas mache, was 99 von 100 Leuten sehr ekelt. Nämlich? Ja, ich trinke halt jeden Tag Urin, Eigenurin. Mhm. Warum machst du das? Ja, das mache ich eigentlich aus Prophylaxegründen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie körperlich krank oder so, sondern habe halt mich viel mit Eigenhaaren, Eigenurintherapie beschäftigt. Ich wollte mal gerade sagen, also mir ist das bekannt, dass man das als alternative Heilmethode verwendet. Zum Beispiel auch in fernöstlichen Ländern, aber in Deutschland hat es auch eine gewisse Verbreitung gefunden durch meine Kollegin Carmen Thomas. Genau, die das ja schon 1986 im ersten Buch populär gemacht hat, und die Frau Thomas hat jetzt auch eine Neuauflage von einem Buch jetzt, wo sie diese ganzen Erkenntnisse, was seit diesem ersten Buch alles passiert ist, nochmal zusammengefasst hat. Ich glaube, vielen Leuten ist es dennoch nicht so bekannt, und viele, da hast du recht, ekeln sich enorm. Deshalb erklär es mal ein bisschen. Du trinkst morgens einmal am Tag Eigenurin. Wie ist das? Wie machst du das? Ja, also ich nehme das, was die Frau Thomas auch in ihrem Buch vorsteckt. Also ich nehme die sogenannte Morgenportion aus dem Mittelstrahlurin. Das ist also sehr wichtig, dass man halt eben sich über den Füllzustand der Blase erstmal morgens bewusst wird. Über den Füllzustand der Blase bewusst werden? Ja, das war also enormen Druck auf der Blase, da ist die Blase jetzt nicht ganz so voll. Mhm. Es geht also darum, immer gefühlt das erste Drittel etwa von dem Urin abzulassen. Okay. Und dann halt das Becherchen oder sonst irgendein Gefäß drunter zu halten, da reinlaufen zu lassen, mhm, und das letzte Drittel nochmal ablaufen zu lassen. Da hat man den sogenannten Mittelstrahlurin, der sich übrigens auch für medizinische Untersuchungen auch am besten... Genau, muss man beim Arzt auch genauso machen. So, jetzt hast du das in dein Becherchen reinlaufen lassen. Wie viel ist das ungefähr? Ja, also es wird ja immer empfohlen, so eine Tasse, maximal so 100 bis 150 Milliliter. Ich habe gerade vor mir ein Kölschglas, die Größe eines Kölschglases. So die Hälfte. Kölschglas ist ja eigentlich 0,2, ne, oder? Ja, glaube ich. Also so viel nicht, oder doch so viel? Doch, der Füllstand, den du jetzt gerade in dem Glas so drin hast, das würde schon reichen für die Morgenportion. Okay, halb voll Kölschglas. Genau. Ist ja immer noch eine ganze Menge. So, jetzt hast du es abgefüllt. Trinkst du es dann sofort? Ja, dann trinke ich das sofort. Das habe ich mir so angewöhnt, dass ich das dann sofort trinke. Also ich halte mir die Nase natürlich dabei zu, weil die Nase ja auch sehr viel Geruchsrezeptoren hat, wo man das Ganze dann auch sehr, also als Geschmack dann wahrnimmt. Aber wenn man die Nase zuhält, dann schmeckt man ja nur noch über die Zunge, also süß, sauer, salzig und bitter. Und dann schmeckt das Ganze einfach nur noch sehr salzig normalerweise, weil es ja der erste Morgenurin dann halt ist. Ekelt es dich denn selbst auch noch? Nee, gar nicht mehr. Das war vor, als ich es angefangen habe, vor 5 Jahren, hat mich es noch geekelt. Aber mittlerweile halt gar nicht mehr. Also ich empfehle das ja auch meinen Patienten, und die das nicht trinken wollen, denen spritze ich den Urin dann auch. Bist du Arzt? Ja, Heilpraktiker. Ja. Also unter den Ärzten findet man welche, die das praktizieren. Wobei, stopp mal eben, das habe ich noch nie gehört, dass man, du spritzt Urin ins Blut? Nee, nicht direkt ins Blut, um Gottes Willen. Das wäre ein Kunstfehler, das darf man auf gar keinen Fall machen. Also nicht niemals irgendwie Urin intravenös verabreichen, sondern immer nur subkutan, allenfalls intramuskulär, also unter die Haut dann halt mal. Ach so. So, ja, welche klar. Wunderwirkungen soll denn nun dieser körpereigene Saft? Man darf ja auch, soll nur den eigenen trinken, nicht den von einem anderen Menschen. Das ist nicht unbedingt so. Also wenn du die Bücher von Carmen Thomas gelesen hast, die empfiehlt also ausdrücklich auch Fremdurin, zum Beispiel von Schwangeren oder von Tieren zu Das ist aber jetzt was, was ich jetzt nie praktiziert habe oder für mich selbst auch ablehnen würde. Also ich würde jetzt nie Urin von anderen Personen. Welche Heilkräfte, Zauberkräfte, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken, werden aktiviert dadurch? Also das ist wirklich von A bis Z. Also die Eigenhandtherapie hat ein unheimlich breites Indikationsspektrum von A wie Akne oder Arthrose. Auch in der alternativen Tumortherapie kann ein Therapieversuch stattfinden. Allergien sind ein großes Thema. Dann habe ich sehr viele Rheuma-Patienten, denen das unheimlich gut hilft. Schmerzpatienten in der Schmerztherapie auf jeden Fall auch. Also das ist wirklich von A bis Z. Mhm. Ich muss erzählen, dass ich das auch schon mal versucht habe, vor vielen, vielen Jahren, als das Thema so groß hier in der Öffentlichkeit war. Da habe ich das versucht bei einer Seitenstrangangina. Ja, da kannst du gurgeln. Nur habe ich wirklich bis zur Verzweiflung gegurgelt mit dem Urin und es hat null geholfen. Geholfen haben die Antibiotika hinterher. Ja gut, das ist auch immer eine Sache der persönlichen Erfahrung. Also es hilft natürlich nicht wie jede Heilmethode, auch nicht bei jedem. Ne? Aber man muss da auch ein bisschen Geduld haben. Das Immunsystem stellt sich dann auch um und passt sich dabei an. Also ich fand das schon erstaunlich, mit welchem Ekel ich das selbst gemacht habe, obwohl das mein eigener Urin war. Die Vorstellung, jetzt auch noch anderen Urin zu trinken, ich glaube, da würde ich meinem Körper mehr schaden, nämlich durch den Ekel, als dass ich ihm helfen könnte. Das ist richtig. Es geht ja hier nur um die Eigenhandtherapie, nicht um die Fremde. Mhm. Ja, genau. Ja, aber selbst da war das ja interessant, dass man selbst vor dem eigenen Urin, oder ich hatte es zumindest, so einen Widerwillen hatte, dass ich... Ja, ich hab's gemacht, aber ich hab's nicht gern gemacht. Also bei Kindern kann man es auch so machen, wenn die Eltern mich jetzt bitten, auch so bei ihren Kindern das anzuwenden, dann kann man den Urin auch homöopathisch aufbereiten, ja. Also homöopathisch sozusagen verdünnen mit Kochsalzlösung, bestimmten Potenzen, die es ja in der Homöopathie gibt. Und dann können die Kinder das auch als Tropfen nehmen und die nehmen das auch dankbar an. Und da hat es natürlich noch weniger Ekel. Diese Therapie, wenn ich mich recht erinnere, stammt aus fernen Zeiten, aus fernen Ländern. Stimmt das? Ja, die stammt aus fernen Ländern. Die stammt ursprünglich aus Indien. Ja. Das ist, hat die Carmen Thomas auch sehr schön in ihrem Buch oder in ihren neuen Büchern zusammengetragen. Sie war da auch ganz begeistert von dem ehemaligen indischen Ministerpräsidenten. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr. Der halt eben auch dank dieser Methode auch 112 oder 116 Jahre, glaube ich, geworden ist. Warum machst du es vor allen Dingen auch so regelmäßig? Also ich mache es aus Prophylaxegründen einfach. Ne? Um das Immunsystem zu stärken? Ja, vor allen Dingen, also es hat eine ausgeprägte immunstimulierende Wirkung und es hat mir auch schon einige Beschwerden, unter denen ich auch selber gelitten habe. Also kann mir natürlich auch jemand sagen, das wäre jetzt Einbildung, aber ich bin ja, seitdem ich das mache, habe ich ja gar keine körperlichen Einschränkungen mehr und fühle mich fit und gesund. Ne? Bist du in einer Beziehung? Ja. Was sagt deine Frau dazu? Also nicht, die ekelt sich sehr davor. Und die will dich bestimmt danach nicht küssen direkt. Nee, das habe ich auch eben schon im Vorgespräch erzählt. Weil die auch schon gesagt hat, ja, wenn ich weiter in Urin dringen würde, dann könnte sie sich sogar vorstellen, soll ich mir jemand anderen suchen. Oh. Wie lange bist du mit ihr zusammen? Ja, das sind ja schon 7 Jahre. Und war das so ein lockerer Spruch? Oder ernst gemeint? Ja, ich kann es schlecht einschätzen. Also ich denke mal eher ein lockerer Spruch, aber ja, ich weiß es nicht. Also, sie macht es definitiv nicht. Sie hat auch keinen therapeutischen Zugang dazu und glaubt auch nicht an die Heilwirkung oder an die heilenden Kräfte, die im Eigenurin nun mal drinstecken, sondern sie sieht das also rein als Körperausscheidung, die der Körper loswerden will und als Abfallprodukt. So kann man es ja auch sehen. Was ist denn da Wundersames drin, dass das eine heilende oder immunstimulierende Wirkung hat? Ja, das weiß man bis heute nicht ganz genau. Über 100 verschiedene Substanzen, über 1000 verschiedene Einzelsubstanzen, also Vitamine, Mineralstoffe, dann natürlich Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, die ganzen Elektrolyte. Also es ist eine Isotherapie, also es ist praktisch eine Spiegelbildtherapie. Man gibt dem Körper genau das zurück, die aktuelle Situation, Krankheitssituation, die er halt eben zurzeit hat. Und gibt es denn mittlerweile fundierte wissenschaftliche Studien darüber? Ja, das kannst du sehr genau auch bei der Carmen Thomas in dem neuen Buch nachlesen. Ja gut, Carmen Thomas wird das wahrscheinlich so drehen, dass es wissenschaftlich klingt. Aber ist es wirklich wissenschaftlich? Ja, ja, es ist also auch wissenschaftlich untermauert. Es gibt ja auch jetzt eine Forschungsstelle, ich weiß es nicht, in welcher Uni genau, ist ein Dr. Hobohm, der halt eben sich auch von den Patienten oder von den Anwendern halt Fragebögen, die man im Internet auch herunterladen kann. Okay, also da sind Aktivitäten, höre ich, aber die klassische Schulmedizin hat das noch nicht akzeptiert. Nee, die Schulmedizin akzeptiert es auch deshalb, nicht ganz einfach deshalb, wo die Pharmaindustrie, weil einfach kein Geld damit zu verdienen. Ja, das ist oft so. Michael, wenn deine Frau dich vor die Alternative stellen würde, dein Urin oder ich, was würdest du sagen? Also ich würde den Urin auf jeden Fall weiter trinken, ja, aber natürlich so, dass sie nichts davon mitbekommt. Ich würde ihr dann wahrscheinlich sagen, obwohl ich eigentlich nicht gerne lüge, würde ich dann natürlich sagen, also ich trinke den Urin nicht mehr, würde sie in dem Glauben lassen, dass ich den nicht mehr trinke. Ja, das kann man doch auch machen. Morgens kurz vorm Zähneputzen ein Becherchen Urin, runterkippen, nein, Zähneputzen und strahlen zur Ehefrau gehen. Du hast doch von auch keinen Mundgeruch oder gar nichts. Also Zähneputzen löscht den Uringeschmack und den Urinduft sofort. Ja. Aber du trinkst natürlich auch ein bisschen ein Schlückchen Wasser danach. Und weg ist es. Und du sollst natürlich, wenn du das getrunken hast, mindestens eine Stunde nichts essen, weil sonst die positive Wirkung nochmal aufgehoben wird. Ja, das auch noch. Wie kompliziert alles. Du kannst natürlich auch deinen ganzen Tagesurin trinken, wenn du besonders krank bist. Du kannst den Urin auch vergoren trinken. Okay, komm, wir wollen. Du kannst, was auch sehr, sehr hilfreich ist, sind Ganzkörpereinreibungen. Also, ach du lieber Gott, wird ja immer schlimmer. Gut, Michael, es ist ein Ausflug in die Kunde des Urins. Viele finden das ja ekelhaft, aber wie gesagt, viele Leute schwören da auch drauf und es ist eine alte alternative Medizin. Ja, also ich meine, es ist ja auch bei Patienten, die von der Schulmedizin sich sehr enttäuscht fühlen, die so eine Therapiemethode mal versuchen. Und wenn es dann hilft, dann ist es ja auch in Ordnung. Ja, die ihren Ekel dann auch überwinden und erstaunt sind auch über die Heilerfolge, die damit erzielt werden können. Das darf man wirklich nicht kleinreden. Ja. Lieber Michael, danke für deinen Anruf und dass du uns auch davon erzählt hast, so aus deinem Leben und aus deinen Erfahrungen. Vielen Dank. Bitte gerne. Tschüss. Tschüss, tschüss Michael. Also das ist hier definitiv kein gläsiger, durchsichtiger Urin, sondern ganz normales Wasser. Und hier ist Esther. Esther ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hast du gerade mitgehört? Ja, so ein bisschen. Würdest du deinen Urin trinken? Also, nee, ich glaube nicht. Findest du das ekelhaft? Es geht, ich habe auch schon öfter mal gehört, dass das sehr gesund sein soll, aber für mich wäre es jetzt nichts. Okay, dann zu dir, liebe Esther. Was hat dich bewogen, zum Thema Ekel anzurufen? Also ich ekel mich total vor Schwangerschaften und vor Schwangeren und vor Geburten. So, das ekelt mich total an. Das ist aber für eine Frau nicht gerade so praktisch. Ja, das stimmt. Was ist, wenn du mal schwanger wirst? Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ich würde wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich kann mir das halt im Moment nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist es was anderes, wenn man sein eigenes Kind im Bauch trägt. Mhm. Aber was findest du denn an Schwangeren und an Schwangerschaften, an schwangeren Frauen ekelhaft? Also ich finde einfach den Gedanken extrem komisch, dass ein Lebewesen in einem wohnt. Das ist so zwei Menschen in einer Person. Zwei Menschen in einer Person? Ja, genau. Ja. Das findest du ekelhaft? Ja, das gefällt mir nicht, das Thema. Und ich finde Geburten auch total eklig, wenn ich das so sagen darf. Du darfst alles sagen. Ja, natürlich. Seit wann ist das so? Seit wann ist das so? Ich kann das gar nicht genau sagen, seit wann das ist. Also, das ist irgendwann, redet man halt mal mit Freunden darüber oder beziehungsweise mit Freundinnen und die erzählen dann auch, was sie für Berufswünsche haben und dann war halt einmal Hebamme dabei und das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich weiß nicht, da habe ich dann angefangen, mir mal so ein bisschen mehr Gedanken drüber zu machen und nee. Ist schon mal eine Freundin von dir schwanger gewesen? Nee, bis jetzt noch nicht. Nee. Du sagtest gerade, dass es ein komisches Gefühl ist, die Vorstellung, und da wohnt ein anderes Wesen in dir. Oder wächst heran. Wenn man aber jetzt mal ganz, ganz streng denkt, wohnen in unserem Körper ja Milliarden von kleinen Wesen. Mikroben, Milben. Ich habe mal gesehen, wie es auf der Stirn eines Menschen aussieht unter einem mega vergrößerten Mikroskop. Das ist ekelhaft und gruselig. Es krabbelt auf der ganzen Stirn rum. Das kriegt man auch nie weg. Was meinst du, wie dein Darm voll ist von Bakterien und allem möglichen Kram? Also eigentlich bin ich gar nicht so empfindlich, was das Thema angeht. Aber Schwangere, ich weiß nicht, das ist einfach, ich finde das total absurd. Ich habe auch keinen Stress mit Bakterien oder Viren, aber ich weiß es auch nicht, warum das so ist. Ich übertreibe mal. Hast du die Assoziation, dass das Kind wie so ein Parasit in einem wächst? Ja, genau, dass ich sozusagen dann der Wirt bin und das Kind ist dann Parasit. Mhm. Ja. Das ist wirklich ungewöhnlich für eine junge Frau, muss ich sagen. Und da würden sich jetzt die Psychologen die Hände reiben, das zu interpretieren, woher das so kommt. Aber hast du das denn mal so wirklich mal so durchgespielt, wirklich real durchgespielt, die Vorstellung, du bist selbst schwanger? Ehrlich gesagt verdränge ich das Thema ziemlich. Ich kann mir das im Moment auch nicht vorstellen. Mhm. Und ich wüsste auch nicht, ob ich das behalten würde oder nicht. Würdest du den Kontakt zu einer guten Freundin abbrechen, wenn sie schwanger wird? Nein, niemals. Das nicht? Nein, das ist ja, ich kann es mir mit angucken. Ich finde, das ist nicht schön. Ich finde, das ist auch ästhetisch nicht ansprechend, aber nein, auf keinen Fall. Es geht halt hauptsächlich um meinen Körper, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass jemand in mir drin so wohnt. Du sagtest gerade, dass du auch Geburten ekelhaft findest. Ja. Kannst du das ein bisschen näher erklären, was du daran ekelhaft findest? Naja, erstmal sind da natürlich auch noch so Begleitsymptome. Zum Beispiel kann man sich während einer Geburt, den Darm entleeren oder da reißt irgendwas ein und solche Sachen. Das ist ja ein ästhetischer Vorgang, ist es nicht, aber die Natur, es ist nun mal so ist die Natur. Ja, da hast du wohl recht. Das heißt, da wäre für dich wahrscheinlich eher ein Kaiserschnitt die erträglichere Variante. Ja, auf jeden Fall. Wenn du so mit anderen Leuten, mit anderen Freundinnen oder vielleicht mit deiner Mutter oder mit wem auch immer drüber sprichst, wie reagieren die Leute darauf? Ganz unterschiedlich. Also ich habe tatsächlich eine Freundin, die sieht das ziemlich ähnlich. Ich habe das auch meiner Mutter erzählt und die konnte das überhaupt nicht verstehen. Sie sagt, oh, das ist sowas Tolles und Schwangerschaften mit mir und meinem Bruder, das war ja so toll und so toll und so toll. Und die kann das überhaupt nicht verstehen. Aber ich habe schon öfter mal gehört, dass viele das auch ähnlich sehen von Bekannten, aber von der Familie nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass viele auch abweisend reagieren und so nach dem Motto, hast du noch alle Tassen im Schrank? denn das ist ja auch nicht so angesagt, so einen Ekel zu formulieren. Das macht man ja nicht, macht man ja auch nicht. Nee, eigentlich nicht. Also ich würde jetzt niemals einer Schwangeren sagen, hey, ich finde dich total eklig, weil du schwanger bist. Ne? Das wäre ja auch noch schöner. Ja. Mann, Esther, dann fände ich es aber wirklich, wirklich sehr interessant, wie du drauf bist, wenn du selbst schwanger wirst. Dann rufe ich nochmal an und dann sage ich dir das. Wenn wir dann hier noch sind, bitte ich sehr darum, dass du dich meldest. Und dann musst du mir genau beschreiben, du musst mich dann anrufen, wenn du so im siebten, achten Monat bist, so volle Kanne schwanger. Und dann musst du mir berichten, wie du dich gerade fühlst. Und vielleicht, ich bin fast sicher, dass du das Gegenteil sagst. Ich habe es irgendwie so im Gespür. Ich werde es nicht wissen lassen. Das ist sehr nett von dir. Danke für dein... Und Domian, kannst du mir ein Autogramm schicken? Das mache ich doch richtig gern. Super. Dafür musst du aber auflegen und wir rufen dich wegen deiner Anschrift nochmal zurück. Super, vielen Dank und ich finde es echt schade, dass du aufhörst. Du bist ein richtig cooler Typ. Ich bin ja eine Weile da und hoffe, dich noch zu sprechen nächstes Jahr. Ja, ich glaube, so schnell bin ich aber keine Kinder. Sagst du so. Esther, alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss, mach's ciao. Gut, ciao. 1.39 Uhr. Ekel ist unser Thema heute. Und wenn ihr euch auch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, was ihr ekelhaft findet, oder vielleicht tut ihr etwas, was andere Menschen ekelhaft finden, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mail domian@wdr.de. Kikyo 17, stimmt das? Ja, das stimmt. Das stimmt und das ist auch richtig ausgesprochen. Das ist auch richtig ausgesprochen. Und das ist ein richtiger Name? Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Was heißt noch nicht? Also, ich rufe wegen dem Thema Ekel an, weil ich mich vor meinem Körper ekel. Mhm. Und zwar, weil ich unter Transsexualität leide. Ah, und das verstehe. Ist der Name, den ich mir ausgesucht habe. Also, den habe ich noch nicht offiziell, aber hoffentlich bald. Ah, jetzt verstehe ich. Kikyo ist ein Frauenname? Genau. Und du bist aber vom Geschlecht her noch ein Mann? Genau. Wenn ich dich jetzt sehen könnte, beschreib dich mal, wie siehst du aus? Ja, also, wie sehe ich aus? Von der Figur her nicht gerade männlich, also das könnte so bei beiden hinkommen. Und eher längere Haare, also ich sehe nicht unbedingt männlich aus. Hm. Was hast du schon unternommen? Hast du Brüste schon? Nein, ich habe noch an sich, also optisch noch gar nichts unternommen. Ich bin jetzt zwar bei Fachleuten, aber momentan sind nur Gespräche. Das sind ja auch langwierige Prozesse, die in Gang kommen, bevor man dann etwas mit Hormonbehandlungen und dergleichen, geschweige denn Operationen dann durchführen kann. Genau. Ja. Beschreib mir doch mal, Kikyo, wieso eigentlich dieser Name, der ist so ungewöhnlich. Ja, also eigentlich bin ich nicht so mit Anime und Manga und so, habe ich nicht so viel zu tun, aber ich habe da mal früher, da lief das noch auf Viva, da habe ich da mal was geguckt und der Name kam da drin vor und der hat mir irgendwie sofort gefallen und da war der Gedanke schon da alles und da habe ich gedacht, ja, der ist auch nicht ganz so gängig in Deutschland, weil ich weiß nicht, so gängige Namen finde ich eher langweilig. Also Barbara wäre es jetzt nicht. Nee. Mit Sicherheit nicht. Ja. Und ja, da habe ich gesagt, ja gut, behalte ich mal im Hinterkopf und letzten Endes habe ich mich dann dafür entschieden. Sehr gut. So, jetzt beschreib mir mal bitte den Ekel, den du vor deinem jetzigen Körper hast. Also das Hauptproblem ist die Behaarung. Der Haarwuchs, der ist bei mir sehr extrem. Wo ich überall? Mich, hauptsächlich auf der Brust, am Bauch und an den Beinen. Da muss ich mich eigentlich täglich rasieren. Und sehr ja, aufwendig. Das heißt, ja, das auch. Also ich muss halt jeden Tag duschen, weil ich kann das irgendwie nur unter der Dusche. Und ja, es ist halt nervig, weil ich immer Stoppeln habe. Und ich auch, das auch im Gesicht starken Bartwuchs? Ja, geht momentan gerade wieder, aber es war eine Zeit lang ziemlich extrem. Da musste ich das auch mindestens alle 2 Tage machen. So, Stoppeln habe ich irgendwie immer überall und das Gefühl finde ich einfach widerlich. Also das ist wirklich, da ist das Wort Ekel angebracht. Widerlich, eklig findest du deine Körperbehaarung? Genau. Wie findest du deinen Penis? Ja, das ist das Hauptproblem, sage ich mal, die Hauptbaustelle. Beschreib mal ein bisschen mehr. Ja, also es geht so weit, dass ich, wenn ich zum Beispiel dusche, versuche, möglichst das aus dem Blickfeld zu lassen. Also, wenn es nicht sein muss, verschwende ich keinen Gedanken daran. Auch das Gefühl des Ekels ist da, wenn du deinen Penis siehst, anfasst, waschen musst oder was auch immer. Das ist ein sehr abstoßendes Gefühl. Befriedigst du dich selbst? Nein, das kann ich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe auch irgendwie keinen Verlangen danach. Hast du das noch nie gemacht? Doch, habe ich tatsächlich schon mal, aber nur so 2-3 Mal ungefähr und das ist auch schon ein paar Jahre her. Also. Aber du bist ja vom Körper her noch ein junger Kerl. Du bist stark behaart, du hast männliche Hormone. Das heißt, du hast doch auch ab und zu eine Erektion. Richtig. Wie empfindest du die Erektion, wenn du schon deinen schlaffen Penis nicht magst? Also erstmal hauptsächlich als störend und nervig, weil in der Öffentlichkeit ist das halt nicht so schön. Naja gut, in der Öffentlichkeit sollst du dann bitte auch nicht rumlaufen. Ja, aber es ist halt, man sieht es trotzdem immer. Dadurch, dass ich halt nicht unbedingt oder sehr selten männliche Klamotten trage, sticht das dann doch sehr raus. Und das ist dann, versuche ich mich schnell hinzusetzen, Tasche drüber oder so und dann... Und du hast auch keine Sehnsucht, dann doch mal ab und zu einen Orgasmus zu erleben? Nein, also das Verlangen ist manchmal schon da, aber wenn ich dann so überlege, was ich dafür machen müsste, ist es dann wieder weg irgendwie und keine Ahnung, das ist so komisch. Jetzt haben wir die Haare, die Stoppeln, den Penis. All das ekelt dich vor dir selbst. Gibt es noch was an deinem Körper, was du ekelhaft findest? Den Geruch. Also ich finde Körpergeruch grundsätzlich total ekelhaft bei allen Menschen. Weil du vielleicht eher sogar, ne, nicht vielleicht, sondern du hast einen eher männlichen Körpergeruch. Ja, und auch allgemein ziemlich starken Körpergeruch und der kommt auch ziemlich schnell wieder. Also obwohl ich eigentlich täglich dusche, auch im Winter vor allem, rieche ich trotzdem immer nach Schweiß und Nun kann man ja viel verändern. Die Haare kannst du irgendwann loswerden mit viel Aufwand. Deinen Penis kannst du auch irgendwann auch loskriegen. Den Körpergeruch aber wahrscheinlich nicht. Ja, ich weiß ja nicht, woran es liegt. Vielleicht doch an den Hormonen. Richtig, genau. Das ist so, ich sag mal, meine Hoffnung, dass das vielleicht mit den Hormonen zusammenhängt. Und wenn ich dann weibliche Hormone kriegen würde, dass das dann vielleicht ein bisschen zurückgeht. Weil Körpergeruch ist ja normal, aber so wie ich das in meinem Maß habe, ist das irgendwie übertrieben. Ich stelle mir das Leben, wenn ich mich versuche, in dich hineinzuversetzen, nicht gerade als sehr angenehm vor. Du wohnst in etwas, was du eigentlich grundweg ablehnst. Es ist sehr, sehr anstrengend, also damit irgendwie im Alltag überhaupt klarzukommen. Also ich hatte da lange Zeit Depressionen und alles, zwar immer noch ein bisschen, aber es geht mittlerweile. Du bist ja erst 17 Jahre, das ist ja noch sehr jung. Genau. Wann wusstest du, dass du im falschen Körper wohnst? Also es gab früher schon in der Kindheit immer so ein bedrückendes Gefühl, so im Hintergrund. Irgendwie so, weil ich mir einmal irgendwie vorgestellt habe, wie das wäre als Mädchen und der Gedanke ist dann irgendwie hängen geblieben. Und das hatte ich irgendwie mit 6, 7 Jahren und nachher dann so, wo die Pubertät anfing, das war bei mir so mit 11, 12 rum, also relativ früh, da war das dann schon irgendwie klar, dass das so nicht weitergehen kann. Ich stelle mir das sehr schwer vor, da selbst endgültig drauf zu kommen. Früher war es noch viel schwieriger, als das in der Öffentlichkeit gar nicht behandelt wurde. Aber auch heute stelle ich es mir schwer vor, eine Identität zu finden. Vielleicht denkt man zuerst, na, vielleicht bin ich schwul. Ja, das habe ich auch erst gedacht, aber irgendwie, nee. Also ich hatte schon einen Freund, da war ich noch so am Rätseln, aber das geht auch nicht. Achso, du hattest schon eine Beziehung zu einem Mann? Ja, mit einem Jungen. Zwei hatte ich schon. Also eine läuft jetzt noch und eine hatte ich vorher schon. Ja. Ach, es läuft sogar eine im Moment. Aber wie sieht denn eure Sexualität dann aus? Ja, also das Problem ist halt, es ist eine Fernbeziehung und wir sehen uns nicht oft, also so 2, 3 Mal im Jahr ungefähr. Und wir haben uns auch erst einmal in Realität getroffen, also hauptsächlich findet der Kontakt dann über das Internet statt. Und ja, ich habe ja sowieso nicht so das sexuelle Verlangen. Ja, du nicht, aber dein Freund. Ja, das ist halt das Problem. Also mal kann man mich dann da auch zu überreden. Wahrscheinlich steht dein Freund doch total drauf, dass du behaart bist, du bist männlich. Ja, also eigentlich ist er schwul. Also eigentlich, ich weiß halt auch nicht, wie das jetzt ist, irgendwie jetzt doch nicht. Aber er weiß von dir, was mit dir los ist. Genau. Ist das für ihn auch ein Reiz, die Vorstellung, dass du irgendwie eigentlich auch eine Frau bist? Ja, also ich weiß nicht, das ist halt dieses, was mich so ein bisschen verwirrt und ihn ja auch. Eigentlich ist er halt schwul und stand nur auf Männer, weil er ganz früher mal eine Freundin hatte und das ging überhaupt nicht. Aber bei mir ist es irgendwie so, dass er mehr auf den Charakter achtet als auf das Äußere. Und deswegen könnte er damit ziemlich gut klarkommen, sagt er. Wie alt ist er? 17. Auch 17? Ja. Was ist dein Ziel? Wo möchtest du so, sagen wir mal, in 10 Jahren sein? Oder was möchtest du in 10 Jahren sein? Also wichtig ist mir auf jeden Fall eine Personalstandsänderung, dass halt der Name da steht und auch das Geschlecht. Das ist mir momentan allgemein das Wichtigste, weil ich mich dann halt auch so irgendwo vorstellen könnte, weil ich habe immer noch keine Ausbildung und sowas, obwohl ich fertig mit Schule bin, weil ich das einfach nicht möchte, dass ich halt dann in der Ausbildung über so einen Wandel vollziehe oder so. Aber der Wandel soll auf jeden Fall vollzogen werden. Ja. Das heißt, die Operation, die Entfernung des Penis soll stattfinden. Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Warum? Ja, ich denke mir immer so, wenn der ganze Rest vom Körper passt, dass ich damit zufrieden bin und die Erektionen gehen dann ja auch irgendwann weg, dass ich dann vielleicht damit leben könnte. Ach so, weil du vielleicht auch Angst vor der großen Operation hast? Ja, ich habe sehr, sehr Angst vor Operationen und auch allgemein schon vor Krankenhäusern und Ärzten. Also Kann ich verstehen. Hätte ich auch Angst vor so einem großen Eingriff. Wer weiß, wie das denn hinterher ist und ob das alles funktioniert. Und gut, man hört viele gute Sachen, aber man hört auch andere Sachen. Ja, ich habe da mal so ein Video gesehen, wie das abläuft bei so einer Operation und auch wie das direkt danach aussieht. Mhm. Und ja. Gut, du hast ja wirklich viel Zeit und du gehst es ja auch sehr vorsichtig an, sodass diese Entscheidung sowieso noch lange ansteht. Und das kannst du ja genau bedenken. Genau. So, meine Liebe, ich danke dir sehr herzlich, dass du uns so offen von dir erzählt hast. Ja, ich danke, dass ich das erzählen durfte. Ja, sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Tschüss. Und ich bitte nochmal um einen Rückruf wegen dem Autogramm. Okay, machen wir gerne. Supi, vielen Dank. Kio, tschüss. Kikio, tschüss. Ciao. Hier ist Hannelore. Hannelore ist 82. Guten Morgen, Hannelore. Guten Tag. Ja. Oder guten Abend. Guten Abend. Oder Nacht, egal. Hannelore, ich freue mich, dass du da bist. Ja. So, du hast zum Thema Ekel angerufen. Warum? Naja, an für sich wollte ich nicht, weil ich eine Mäuse, Ratten und sowas nicht kann. Aber ich habe heute Abend gelesen in unserer Tageszeitung, dass du, wenn du tot bist, dich von Geiern fressen lassen willst. Ja, nein, das will ich nicht. Das kann man ja hier gar nicht. Aber ich finde das recht sympathisch. Und das findest du ekelhaft? Das finde ich ekelhaft, wenn ich mir das vorstelle, ja. Warum, Hannelore? Ja, also, ich habe einen Sohn, der ist genauso alt wie du, 57, ne? Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, der liegt da irgendwo aufgebahrt oder was. Ja, ich muss das mal ein bisschen erklären. Ich habe es, glaube ich, hier schon mal erklärt. Das ist eine, man nennt das Himmelsbestattung und wird in, ja, wird in Asien praktiziert. Ja. Und das geht ein so. Ein Glück. Ja, ein Glück, sagst du. Und das geht so, dass der Leichnam auf ein Feld getragen wird, wo man das macht. Und es gibt Menschen, sogenannte Leichenzerstückler, die das immer machen. Und die schneiden den Leichnam in kleine Teile, in kleinen Teilen auseinander und werfen dieses den Geiern zum Fressen vor. Aber trotzdem. So, ich lasse mich erklären. Ich finde, ich verstehe, dass man das im ersten Moment ein bisschen erschreckend findet und eklig findet. Fand ich auch. Und als ich mich da näher mit beschäftigt habe, ich habe einen Film dazu gesehen, ich habe das gesehen, wie man das macht. Fand ich das sehr sympathisch, weil mein Körper, wenn er tot ist, ist nichts mehr wert. Warum soll ich ihn verbrennen oder vermodern lassen, wenn ich einem anderen Lebewesen dadurch sofort etwas Gutes und Energie zukommen lasse? Mhm. Und das fand ich sehr sympathisch. Ja, ich verstehe das auch sogar, dass das gut ist, ne? Aber also ich habe mir gedacht, der ganze Körper liegt da und dann kommen die Geier und setzen sich drauf. Nee, das wird ganz professionell alles zerkleinert. Mhm. Und selbst die Knochen, die hinterher übrig bleiben, die werden auch nochmal zermahlen und mit den restlichen Fleischstücken vermengt und auch verfüttert. Und nach einer gewissen Zeit ist wirklich nichts mehr von den Menschen da. Donnerwetter. Aber weißt du, wo ich dir recht gebe? Da bin ich erstaunt. Sowas habe ich noch nie gehört. Ja. Und mir das eben vorgestellt, wie ich das gelesen habe. Ne? Und da fandst du es doch sehr eklig. Das finde ich eklig, ja. Aber weißt du, wo ich hier recht gebe? Ich finde, das sollten die entscheiden, die übrig bleiben. Ja. Also, das würde ich auch keinem Angehörigen antun, wenn der Angehörige das nicht möchte. Wenn man der Letzte im Glied ist. Das dazu, dass die Angehörigen das auch nicht möchten vielleicht. Genau. Aber dann, ich kann es mir selbst nicht vorstellen Ja. Hast du denn für dich eine Vorstellung, wie du irgendwann mal beigesetzt werden möchtest? Ja, habe ich. Ich möchte ganz normal auf dem Friedhof bei meinen Eltern und Brüdern liegen. Ja. Ja, natürlich kommen die Würmer und das ist mir auch nicht gerade angenehm, aber irgendwie, also verbrennen oder so, das möchte ich auch nicht. Ne? Warum nicht verbrennen? Nee, wo bleibt, was wird mit der Asche? Ja. Ist das überhaupt die eigene Asche, sagt mir dann, oder sonst was? Ja, das frage ich mich auch immer. Wer weiß, was die da alles durcheinander pumpen. Genau. Ja. Oder Seebestattung zum Beispiel, ne? Mhm. Da kommst du rein und dann weg. Nee. Und ich möchte, dass meine Kinder und so mich nochmal besuchen können. Ja, und wenn die Kinder das auch gerne so wollen, dann ist das... Ja, die wollen das schon. Dann ist das doch sehr gut. Aber es muss eben jeder selbst entscheiden, was er will, ne? Ja, und wie gesagt, in diesem Fall die Angehörigen, weil die müssen hinterher damit klarkommen. Ja, das ist es eben. Das finde ich ganz wichtig. Ja, Habe ich es jetzt so ein bisschen aufgeklärt? Ja, doch schon. Also ich habe mir ja gedacht, dass die ganze Leiche da liegt und dann setzen sich so 10 Geier da drauf und hacken das Fleisch raus. Ne? Nee, so ist es nicht. So habe ich mir das vorgestellt gehabt. Aber es war ja eben, in Deutschland gibt's das ja nicht. Nein, das ist verboten in Deutschland. Das wird auch verboten bleiben. Ja, ja. Und wobei, da habe ich so... Na, wenn ich dich hier so sehe und ein hübscher junger Mann, hätte ich bald gesagt, aber... Schön wär's. Ja, aber und nachher liegst du da und bist so von den Geiern. Nee, nee. Das fand ich irgendwie eklig. Na gut, dann habe ich es jetzt ein bisschen erklärt. Ja, ist in Ordnung. Liebe Hannelore, alles Gute wünsche ich dir. Ja, schönen Dank. Tschüss. Auch, ne? Gute Ciao. Nacht. Gute Nacht, tschüss. So, und hier ist Adolf, 47. Jawohl. Guten Morgen, Adolf. Hallo, Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Was findest du ekelhaft? Gemüse. Gemüse? Ja. Ah, jegliches Gemüse? Außer Kartoffeln, Knoblauch und eventuell Möhren. Muss aber nicht sein. Aber Spinat zum Beispiel findest du, Rosenkohl, nein, Blumenkohl, nicht, alles ekelhaft. Nicht alles, alles ekelhaft. Ich kann es nicht einmal anfassen. Ach, war das dein ganzes Leben lang schon so? Mein ganzes Leben lang, ja. Erklär mal, was du empfindest oder fühlst, wenn du einen Teller mit Gemüse serviert bekommst. Ich ekel mich, ich stehe auf und gehe weg. Ist der Ekel so stark, dass du dich, wenn du noch mehr davon bekommen würdest, dich erbrechen müsstest? Ja, auf alle Fälle. Ist das egal, ob das Gemüse noch roh ist oder gekocht? Das ist egal, ich kann es nicht einmal roh anfassen im Supermarkt oder so, wenn meine Freundin sagt, bring mir mal einen Kopfsalat mit, dann wurstel ich da mit der Tüte an der linken Hand, der Tüte an der rechten Hand und in die dritte Tüte tue ich dann rein. Ach so. Damit ich nicht anfassen mit den Händen. Auch so ein leckerer Salat. Nicht. Das geht auch nicht. Geh mal zurück in die Vergangenheit, als du Kind warst. Wann hast du zum ersten Mal diesen Ekel empfunden? Ja, das war 5, 6 Jahre. Mhm. Aber ist deine Mutter doch wahrscheinlich verzweifelt, oder? Die ist verzweifelt, ja. Was kocht man dem Jungen dann noch? Alles halt, was mit Kartoffeln ist und Wurst oder Fleisch oder eine klare Brühe, wo ja kein Gemüse drin ist, lauter solche Sachen. Und so ist es heute auch noch. Von was lebst du hauptsächlich? Von den gerade genannten Sachen? Vom Fleisch. Fleisch. Fleisch. Morgens Fleisch, mittags Fleisch, abends Fleisch. So ungefähr, ja. Wie sieht's denn mit Obst aus? Obst, naja, Äpfel, Birnen, Trauben und so esse ich schon, aber nicht regelmäßig. Mhm. Also auch nicht, es ist auch nicht so der Knaller, das Obst. Nee. Was macht denn so dein Vitaminhaushalt? Super. Ich mache den großen Bluttest, das große Blutbild. Ja. Und bis auf einen Leberwert, der etwas erhöht ist, aber nicht gravierend, sind alle Werte top. Gut, du kannst Der Arzt, der schüttelt den Kopf. Ja, aber du kannst dir, das ist mir schon klar, du kannst dir durch die anderen Sachen, die du dann magst, kannst du dir die Sachen dann schon zuführen, die du brauchst. Gibt es denn ein Gemüse, was du besonders ekelhaft findest, wo du sagst, also das kann ich gar nicht angucken, da muss ich schon laufen gehen? Also wenn die Gurken, die Salatgurken, die langen, wenn da jemand eine Gurke schält, wird's mir schlecht. Da werde ich weiß im Gesicht und dann hau ich wirklich ab. Das ist wirklich irre, wie unterschiedlich. So allein der Geruch macht mich wahnsinnig. Und wenn ich das rieche, ich finde, das riecht angenehm und frisch. Viele Leute legen sich die Gurkenschalen ins Gesicht, um schön zu sein hinterher. Boah, da kriege ich Gänsehaut, das ist mein Ding. Ist doch seltsam, ne, dass wir Menschen so unterschiedlich sind. Und man kann es nicht erklären. Es ist seltsam. Auch wenn ich in der Gaststätte irgendwo was bestelle, dann 3-4 Mal sage ich das dem Kellner, ja, bitte kein Gramm Salat, kein Blatt Salat auf dem Teller, bitte bloß einen Schnitzel und die Pommes und keine Dekoration, nicht. Das glaube ich, dass das nervig ist und immer anstrengend. Ja. Viel erklären und viel Rederei. Genau. Und man muss halt mit ausreden, wenn man auf einer Party ist oder so. Ja, genau. Wenn kaltes Buffet ist oder so, da esse ich nichts davon. Adolf, Die Sendung ist vorbei. Schön, dass wir noch haben sprechen können. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Tschüss. In der Technik. Uwe von Betterei. Bis morgen. 1 Uhr Radio ist live. Wieder Fernsehen. Ciao.